Wir haben viele, viele Forderungen. Sagen Sie spontan aus dem Bauch, was sind die drei, vier wichtigsten? Ihnen zuerst anfangen. Ich würde sagen, Interventionsangebot verbessern, Prävention verbessern, Unterstützungsangebot für Erwachsene verbessern. Also und Betroffene als Experten und Expertinnen einnehmen und was an der gesellschaftlichen Debatte über sexualisierte Gewalt verändern und die Gewaltstrukturen anzugucken. Okay, jetzt haben wir uns auf eine Wertung eingelassen, die wir Berichterstattung gar nicht machen. Wir halten diese Sachen alle gleichermaßen für wichtig. Das ist jetzt wieder unsere subjektive Wertung an der Stelle, die nicht gedeckt ist unter Umständen durch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Kongress. Also das ist sozusagen das in sprachlich nochmal überarbeiteter Form, aber das, worauf wir uns verständigt haben auf dem Kongress. Und also jede Hierarchie, die Sie jetzt abfragen, ist subjektiv und spricht unter Umständen nicht für alle, die am Kongress teilgenommen haben. Von daher ist es mit Vorsicht zu genießen. So viel Zeit hatten wir nicht mehr, dass wir die fünf wichtigsten rausdiskutieren konnten. Ja. Ich hätte noch mal eine Frage zu den vielen auch unterschiedlichen Forderungen, die sich ja auch an ganz unterschiedliche Institutionen richten. Wie sollen wir jetzt da weiter bewegt sein, um diese ganz unterschiedlichen Sachen auch politisch umsetzen zu können? Wir haben verabredet, dass wir im Grunde diese Forderung alle versuchen, in ihren Bereichen, da wo sie Verbindungen haben, wo ihnen Sachen bekannt sind, einzubringen, wo das jeweils hingehört. Die gemeinsame Aktion, die aus dem Kongress hervorgeht, ist sozusagen die Verabschiedung dieses Papiers als Basis für das, was die Einzelnen weitermachen. Ein Teil von dem, was unsere Organisation weitermachen, ist nach dem Kongress dann diese Pressekonferenz. Wir werden die am runden Tisch einbringen und wir müssen gucken, was sich an Möglichkeiten entwickelt, wo sie konkret umgesetzt werden können. Also es ist natürlich so irgendwo, ich sag mal, eine Forderung oder den Wunsch, dass es Fachjournalisten in diesem Bereich gibt, den werde ich nicht an die Bundesregierung stellen. So, also da muss man auch immer gucken, wo sind die passenden Ansprechpartner. Es hat sich so ergeben, dass wir ein sehr breites Spektrum hatten von Diskussionen, die wo es uns zum Glück gelungen ist, die dann auch immer so auf den Punkt zu bringen, dass am Schluss was bei rumgekommen ist. Das war schon ein beeindruckendes Erlebnis, kann ich Ihnen sagen. Ja, vielleicht darf ich als Teilnehmerin des Kongresses noch was ergänzen. Es ist so gewesen, dass das große Anliegen erstmal dieser allgemeine Tabubruch war, der stattfinden muss, dass man darüber reden kann, dass es nicht mehr totgeschwiegen wird. Das war das Erste. Und das Zweite ist eigentlich auch, dass die Teilnehmerinnen alle wünschen, dass sie mit einer Stimme sprechen können, dass sich da etwas bildet, wo auch die anderen einen Ansprechpartner dann haben, also nicht einzelne kleine Grüppchen, die sehr verdienstvoll arbeiten jetzt schon, die viel geleistet haben, aber es muss irgendetwas geben, was das ein bisschen bündelt. Und daran sollten wir auch arbeiten und jeder ist aufgerufen, damit zu machen. Also wir haben uns verständigt darauf, dass es weiter Vernetzung geben soll und ob daraus eine Bundesorganisationen gibt und wird oder nicht, wird sich zeigen im Prozess der weiteren Vernetzung. Zwei Fragen. Zum einen könnten Sie sich vorstellen, dass das Amt von der Frau Bergmann entsprechend aufgebaut wird, dass es vielleicht eine größere Behörde wird, die sich dem Thema stärker widmet. Also wäre das vielleicht ein möglicher Ansatz, aus dem sich mehr entwickeln könnte. Zweite Frage, läuft bislang die politische Debatte zu sehr um Fälle, die an zum einen natürlich im kirchlichen Kontext sind, aber zum anderen eben sagen wir mal, so Symboleinrichtungen wie der Odenwaldschule gelaufen sind und wendete sich zu wenig sagen wir mal, dem Kontext Familie oder auch die Vielzahl von Sportverbänden, aber gerade im Thema Familie zu. Denn sagen wir mal, bei der Entschädigungsfrage merkt man ja, dass die Politik offensichtlich da deutlich zurückhaltender wäre. Also bei uns auf dem Kongress war es so, dass natürlich bedingt durch die öffentliche Diskussion sehr viele Menschen da waren, die in kirchlichem und institutionellem Kontext missbraucht worden sind. Gleichzeitig war es aber so, dass wir haben nicht durchgezählt, dass die Gruppe derjenigen, die in familiärem Kontext, im sozialen Nahbereich, direkt im Umfeld der Familie missbraucht worden sind, auch sehr groß war. Es ist, glaube ich, sehr vorteilhaft, meine persönliche Meinung, für die derzeit in den Kirchen, in den Auseinandersetzungen stehenden Gruppen und Personen, also die von Betroffenen, dass der Fokus im Moment da drauf liegt. Wenn es aber dazu führt, dass die anderen Opfer, die anderen betroffenen Gruppen vergessen werden, ist das auch nicht im Interesse derjenigen, die zurzeit diese Auseinandersetzung mit den Kirchen führen. Ich würde gerne auf die andere Frage, die Sie gestellt haben, antworten. Wir haben auch diskutiert über sowas wie eine zentrale Anlaufstelle, wo auch bestimmte Sachen gesammelt werden können und so. Für uns war aber klar, dass da betroffene Expertinnen arbeiten müssen. Und das ist bei der Stelle von Frau Bergmann nicht der Fall. Und das ist eines der Probleme daran, was sozusagen die unabhängige Beauftragte leisten kann oder nicht. Das haben wir so auch nicht diskutiert. Von daher können wir da jetzt keine Kongressposition zu äußern. Es gab das Bedürfnis nach auch einer zentralen Stelle, wo man zum Beispiel diese ganzen Vorfälle, die man nicht mehr anzeigen kann, weil sie verjährt sind, wo die gesammelt werden könnten. Das ist eine Funktion, was jetzt da auch ja gemacht wird. Aber wie das angelegt ist, ist es eine staatliche Stelle, die nicht von Betroffenen kontrolliert wird wo das nicht die Grundlage ist. Und wenn wir sowas fordern, dann nur mindestens partizipativ oder kontrolliert durch Menschen, die Erfahrung haben. Das Modell, was da in der Diskussion gewesen ist, orientierte sich eher in Richtung Amnesty als in Richtung Frau Bergmann. Um es mal kurz zu sagen. So, aber nicht gemeinsam beschlossen verabschiedet aus dem Diskussionsprozess jetzt. Darf ich was ergänzen, Fragen und beitragen? Also ich habe diese Frage jetzt gar nicht verstanden. Ich war auch Teilnehmerin gewesen von dem Kongress und ich verstehe diese Differenzierung nicht zwischen Familien, Verband und Institutionen, weil in meiner Erfahrung nach ist es doch so, und das war auch, was ich mitbekommen habe von dem Kongress, eben, dass der Fokus darauf liegt, es geht um die Strukturen unserer Gesellschaft, die eine solche sexualisierte Gewalt möglich machen. Und die ist oft verschwiegen, wenn es dann in einer Institution vielleicht später passiert oder noch einmal, was ohnehin schon einmal in der Familie passiert ist. Also meistens sind die Fälle, die in Institutionen passieren, ohnehin auch schon in der Familie passiert. Und das wird dann noch einmal verschwiegen. Also meistens sind das die Machtstrukturen, die ziehen sich von klein auf in der Erziehung bis in Institutionen fort. Und weil ich dieses System so gut kenne, traue ich mich ja gar nicht einem Lehrer, der von mir etwas fordert, was sexualisierte Gewalt bedeutet, weil ich das von meiner Familiengeschichte schon so gut kenne, traue ich mich an, habe ich anders als keine Ansprechperson, nämlich zu Hause das zu sagen, weil das ohnehin daheim Usus ist, oder es passiert mir eben dann in dieser Institution, weil es in einer anderen Form Gewalt in der Familie gibt. Also ich würde diese Trennung nicht wollen. Also die strukturalisierte Gewalt in der Gesellschaft ermöglicht es, dass es in Institutionen auch noch weitergeht, was ohnehin schon überall vorhanden ist. Also auf dem Kongress hat diese Differenzierung keine Rolle gespielt, außer in dem, an wen sich dann Forderungen richten. Also und wir haben bewusst das Thema Prävention in Familie und sozialem Nahraum und das Thema Prävention in Institutionen diskutiert. Aber wenn man das Papier anguckt, sind die Forderungen sich oft auch ähnlich in den verschiedenen Bereichen. Und also wir haben das, um nochmal auf die Frage zu reagieren, wir haben das überhaupt nicht so getrennt diskutiert. Ja, es geht eben genau darum, dass es eben keine symptomatische Bekämpfung geben soll. Da gibt es jetzt in diesem Institut das und in dem das und dort das, und das ist wirklich ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft. Und deswegen ist auch die Berichterstattung bitte dahingehend zu führen, dass es ein Strukturproblem ist unserer Gesellschaft. Und wir können uns da nicht jetzt wieder einige schuldige Schwarzmänner raussuchen, sage ich mal so, oder Buhmänner, das ist ja auch jetzt politisch nicht korrekt, dass wir uns da Buhmänner oder Buhfrauen suchen und die stellen wir da jetzt schön aus, sondern wir müssen uns als Gesellschaft hinterfragen. in unseren Strukturen, in unserem System. Ich habe die Frage auch nicht akustisch sehr schnell verstanden, deswegen wollte ich das nur ergänzen, weil es in die falsche Richtung käme. Gibt es noch weitere Fragen? Ich habe noch die Frage, also jetzt auch zum Thema Präventionsarbeit, weil Sie meinten, dass zur Verhinderung sexualisierter Gewalt es auch wichtig ist, zweigeschlechtliche Verkürzungen zu hinterfragen. Also, ob Sie da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen können. Also zum Beispiel, ich hatte im Hinterkopf, also wie es zum Beispiel mit Klischees umgegangen werden soll von Frauen mit sexualisierter Gewalterfahrung, denen dann unterstellt wird, dass sie zum Beispiel lesbisch werden oder andersrum, dass Lesben ganz oft unterstellt wird, sie würden nur lesbisch geworden sein, weil sie sexuelle Gewalterfahrung haben. Also in Fragestellung der zweigeschlechtlichen Geschlechterrollenstereotypen meint einerseits... dass es nicht nur Männer und Frauen gibt, sondern auch trans- und intersexuelle Menschen und dass das was ist, wo oft auch Lücken bestehen in Angeboten. Also wenn es nur Angebote für Männer und Frauen gibt, gibt es eine Gruppe von Menschen, die schon mal per se nicht weiß, wo sie hingehen kann und soll. Also dass es auch Angebote für trans- und intersexuelle Menschen braucht, ist das eine, was dahinter steckt. Und das andere ist, dass sexualisierte Gewalt auch viel mit Geschlechterrollenstereotypen in unserer Gesellschaft zu tun hat und dass es notwendig ist, die auch zu hinterfragen, wenn man sexualisierte Gewalt erfolgreich bekämpfen will. Das kannst du vielleicht sogar noch mal besser sagen als ich, aber also für Jungen ist das Thema Opfer zu werden noch sehr viel weiter weg von der ihnen zugeschriebenen männlichen Geschlechtsidentitätsrolle. Und das macht es dann noch viel schwieriger zu sagen, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt. Und auch viele Mädchen, die sich sozusagen nicht wie ein Opfer verhalten, sondern zum Beispiel mit Aggression oder sowas reagieren auf Gewalterfahrungen, auch die sind dann keine, die wahrgenommen werden, als welche, die auch einen Unterstützungsbedarf haben. Und also wir brauchen auch einen Blick auf Geschlechterrollenstereotypen, wenn wir sexualisierte Gewalt erfolgreich bekämpfen wollen. Und wir haben das gerade am Punkt Präventionsarbeit drinstehen, weil wir denken, dass es wichtig ist, dass auch schon Kinder erfahren, dass es nicht so sei, dass sie nicht irgendwie, ich sag mal, bei Jungs so rumlaufen müssen wie Arnold Schwarzenegger, sondern dass es Alternativen gibt. Und dass es nicht irgendwie zwangsläufig ist, wenn ich ein Mädchen bin, dass ich zeitlebens kuschen muss und klein sein muss. Wir haben da Gott sei Dank viel in der Mädchenarbeit in den letzten Jahrzehnten, hat es wichtige Entwicklungen gegeben. Die Jungenarbeit ist dann noch meilenweit hinterher und dieser Blick darauf gehört einfach mit in die Präventionsarbeit. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe in der Ankündigung zu dem Kongress gelesen, dass es soll noch ein Bundesverband gegründet werden. Und jetzt steht hier nur noch... Die bundesweite Vernetzung soll in das Wort gesetzt werden. Gibt es da weitere konkrete Schritte im Hinblick auf einen Dachverband, der bundesweit agiert, oder ist das vorerst nochmal auf Eis gelegt sozusagen? Also es haben sich auf dem Kongress Menschen bereit erklärt, daran weiterzuarbeiten. Also die Vernetzung, es gab eine klare Entscheidung, Vernetzung untereinander fortzusetzen. Und es gab eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, oder eben viele Einzelne, die gesagt haben, wir wollen daran weiterarbeiten, vielleicht auch sowas wie eine Bundesorganisation oder eine bundesweite Vernetzung ins Leben zu rufen. So weit ist es und es haben sich konkrete Menschen gemeldet, die sich sozusagen damit jetzt weiter befassen wollen, aber es war klar, dass das auch nicht realistisch ist für die Zeit, die wir zur Verfügung hatten, diese ganzen Inhalte, die wir Ihnen vorgestellt haben, zu diskutieren und zu erarbeiten und dann auch noch eine Organisation zu gründen und uns über eine Satzung oder was, wie soll die Organisation aussehen und so, das wirklich ausreichend zu diskutieren. Aber alle, die da waren, haben es als sehr bereichernd und sinnvoll erlebt, sich auch zu vernetzen und gemeinsam was zu fordern, um die Position zu stärken. Und so weit ist es gediehen, würde ich jetzt sagen, wenn irgendjemand anderer Meinung ist. Wir haben erste Schritte ergriffen, wie eine Struktur uns zu schaffen, wie diese Diskussion zu führen ist. Also, dass wir überhaupt weiterkommen dahin mit solchen Fragen, brauchen wir einen Dachverband, wo schon bestehende Vereine sich zusammenschließen, brauchen wir einen Bundesverband aus vielen Einzelmitgliedern. Das sind ja alles Fragen, die müssen noch diskutiert werden. Und das ist ein Prozess. Ich verstehe das Bedürfnis, dass jetzt möglichst schnell irgendwie da jemand ist, der für alle sprechen kann. Realistisch mit Perspektive, also wenn wir das Ganze mit Perspektive angehen wollen, wir brauchen dafür Zeit. Und diese Zeit, das gut zu machen, die wir, hoffe ich, nehmen wir uns. Und ich hoffe, dass es ein produktiver Prozess wird, weil die Notwendigkeit, dass diese Vereinzelung aufhören muss und dass es wird, dass wir stärker anfangen, zusammenzuarbeiten und wo immer möglich zusammen auch mit einer Stimme aus unserer Sicht was darzustellen, die ist ganz klar gegeben und die ist, glaube ich, von allen gesehen worden. Ich habe noch eine Ergänzung zu dem Bundesverband, also wir brauchen Zeit und wir brauchen auch Geld. Lauter. Wir brauchen nicht nur Zeit für den Bundesverband, sondern auch Geld und das ist natürlich halt auch die Frage, wie stellen wir das auf die Beine, weil diese ehrenamtliche Arbeit ist auf Dauer sehr unzufriedend. Also für mich persönlich jedenfalls und auch nicht der Leistung entsprechend. Es waren auf dem Kongress einige vertreten, die bereits in Selbsthilfeorganisationen oder in Zusammenschlüssen sind und genau das tun, sehr viel ehrenamtliche Arbeit leisten. Also so, und da gab es auch die Möglichkeit, die Organisationen vorzustellen und da eben auch nochmal eine weitere Vernetzung herzustellen. Ja. Weitere Fragen? Alle wunschlos dann, glücklich? Dann danken wir Ihnen herzlich fürs Kommen. Wenn Sie noch was essen mögen, gerne. Wir freuen uns, wenn Sie sich in die Anwesenheitsliste eintragen. Wenn sich noch Nachfragen ergeben, Kontakt steht unten drauf auf der Presseerklärung.